schönen guten Morgen. Wie lange hab ich gepennt? Es kommt mir wie 2 Stunden vor. Ein Grund zum Flow muss ich nicht suchen. Nein, er findet mich. Bin immerhin vom Hip-Hop-Ding geflasht, wie es zu Weihnachten die Kinder sind. Ob ich nun wieder Hits bring oder es chillig klingt, spielt doch kaum eine Rolle wie Statistinnen. Ich liebe es im Morgengrauen etwas zu schreiben. Denn ohne Stress oder Streit geht alles lässiger, weil die Texte so einfach auf dem Blatt erscheinen wie eine Projektion. Ohne dass sie schon von Anfang an stinken wie Blumenkohl. Nee, ich hab Spaß daran und auch noch Spaß am Abend. Auch wenn ich manchmal den ganzen Tag an der Zeile nag. Und du ziehst deine Bahn gen Westen. Guten Morgen, geliebter Feuerball. Gestern war ein toller Tag, erwarte den nächsten. Der Mond war hell, nun ist die Sonne dran. Ich liebe den Kreislauf und lasse mich wecken von den von oben nach unten geschickten Sonnenstrahlen. Spüre die Morgenwärme, schreibe den Text hier. Du hörst Teil meiner Geschichte auf dem heutigen Stand. Ich brauch dieses Ding, spür die allerersten Sonnenstrahlen auf meiner Stirn und mach mich auf mit dem Wind. Ich dreh ne Runde um den Block, seh die Kleine mit ihrem Hund, seh die zerdepperten Flaschen, denn sie feiern hier im Ort. Und das ist eigentlich gut, denn zu einer Feier gehört die gute Laune. Hast du Freunde, bist du wichtig und nicht einer unter tausend. Und ich glaube, dass nicht alles so düster und so grau ist. Selten netten Partys mit fliegenden Stühlen und mit Blaulicht, da steh ich drüber auf dich. Hab mit dem Scheiß nix am Hut. Wenn sich die Treppen streiten, geh ich heim und schreib noch einen Hook. Ich nehm es einfach so, wie es gegeben wird. Ich kann doch eh nichts dran ändern, dass manche so ihr Leben führen. Und du ziehst deine Bahn gen Westen. Guten Morgen, geliebter Feuerball. Gestern war ein toller Tag, erwarte den nächsten. Der Mond war hell, nun ist die Sonne dran. Ich liebe den Kreislauf und lasse mich wecken von den von oben nach unten geschickten Sonnenstrahlen. Spüre die Morgenwärme, schreibe den Text hier. Du hörst Teil meiner Geschichte auf dem heutigen Stand. Wie dem auch sei, mal gucken, was dieser Tag noch bringt. Angepisst, bin happy wie mit einer Hand voll Weed. Ich mach es wie ein dicker Saucier auf einem schicken Beat. Kommt noch eine Prise von mir, fertig und servier es dir. Vielleicht einen neuen Part schreiben oder einen Rekord mischen. Vielleicht einen Track verschicken, um so noch mehr Fame zu picken. Auf jeden Rap im Sinn, wie kann es anders sein? Find ich keinen Reim auf anders sein, brauch ich halt keinen. Nein, das ist doch keinerlei und interessiert nicht wirklich. Hauptsache hier nimmt das nicht wörtlich, wenn ich ficke und töte wie Hitler und Göring. So. Das war ein Reim für die Technik und keiner, der mächtig für Diskussionen sorgen soll. Und du ziehst deine Bahn gen Westen. Guten Morgen, geliebter Feuerball. Gestern war ein toller Tag, erwarte den nächsten. Der Mond war hell, nun ist die Sonne dran. Ich liebe den Kreislauf und lasse mich wecken von den von oben nach unten geschickten Sonnenstrahlen. Spüre die Morgenwärme, schreibe den Text hier. Du hörst Teil meiner Geschichte auf dem heutigen Stand.